Konrad Kujau und sein kauflustiger Kunde sprechen nur selten über die Herkunft der Fundstücke, die immer noch zahlreicher und sensationeller werden. Eines Tages kann der Sammler sogar verzückt die Originalhandschrift des Deutschlandliedes von Hoffmann von Fallersleben in Händen halten. Die Quelle liegt, wie die fast aller Kostbarkeiten, in der Deutschen Demokratischen Republik, von wo sie über ein verzweigtes Netz aus Kontaktpersonen und Kurieren in den Westen gelang. An zentralen Stellen dieses Netzwerkes befinden sich Familienmitglieder von Herrn Fischer, der ja selbst aus der DDR stammt. Der entscheidende Vorteil dieser Konstruktion: Es ist so gut wie unmöglich zu überprüfen, ob Fischer die Wahrheit sagt. Der eiserne Vorhang des Kalten Krieges hat die DDR für Privatpersonen mehr oder weniger zu einer Terra Incognita gemacht. Reisen sind nur mit kompliziert zu erhaltenden Visa möglich. Der Briefverkehr wird überwacht und Telefone sind im Osten Deutschlands rar. Für den eifrigen Sammler besteht allerdings nach wie vor kein Grund, Nachforschungen anzustellen oder Argwohn zu hegen. Alles, was ein Händler bisher geliefert hat, ist ja seriös beglaubigt. Zudem bietet Fischer mehrfach an, unabhängige Sachverständige hinzuzuziehen und Stücke umgehend prüfen zu lassen, falls Zweifel an ihrer Echtheit auftauchen sollten. Er ist schließlich nur der Händler, und sein Interesse gilt vor allem anderen der uneingeschränkten Zufriedenheit seiner Kunden. Bei so viel Redlichkeit liegt jedes Misstrauen fern, und der Sammler schwelgt in seligem Besitzerstolz, den er mit Freunden und Weggefährten gerne teilt. Stolz präsentiert er ihnen seine auf mittlerweile 99 Einzelstücke angewachsene Galerie von Hitler-Handschriften, Aquarellen, Zeichnungen, Skizzen, Gedichten und Ölgemälden. Unter seinen Gästen befinden sich auch namhafte Experten. Einer war zwischen 1935 und 1939 im Hauptarchiv der Reichsleitung tätig. Ein Überlebender, der die Unterzeichner der mitgelieferten Zertifikate, Dr. Hummel und Reichsleiter Buhler, persönlich gekannt hat. Dieser Herr Dr. Priessack zeigt sich von der Fülle der Originale beeindruckt. Als ausgewiesener Kenner der Handschriften, Gemälde und Zeichnungen Hitlers zeigt er sich allerdings überrascht, dass der Führer auch Gedichte geschrieben hat. Das war ihm nicht bekannt. So wirft er lange, intensive Blicke auf die Manuskripte und weiß dann mit fester Stimme zu bestätigen: Es ist unverkennbar die Handschrift des Führers. Woher stammen diese bemerkenswerten Exemplare? Der Sammler will seine ergiebige Quelle nicht preisgeben und bleibt daher vage. Sein Händler, er nennt ihn den Stuttgarter, beziehe diese Kostbarkeiten über geheime Kontakte aus der DDR. Diese Information trifft bei Dr. Priessack einen Nerv. Er erinnert sich an eine Stelle im Buch von Hans Bauer, dem Chefpiloten Adolf Hitlers, über ein Ereignis im April 1945. Die Lage war bereits mehr als desolat. Flugzeuge konnten Berlin kaum noch verlassen. Geflogen werden durfte nur noch in der Nacht, im Schutz der Dunkelheit, um der feindlichen Flugabwehr zu entkommen. In der genannten Aprilnacht sollten mehrere Maschinen Berlin verlassen. Verursacht durch unvorhergesehene Komplikationen, startete eine jedoch erst so spät, dass sie bei Sonnenaufgang noch in der Luft war und die letzte Stunde im Tiefflug absolvieren musste. Dabei streifte sie einige Bäume, stürzte ab und brannte aus. Die Insassen kamen bis auf einen ums Leben. Einige Transportkisten, die sich an Bord befanden, sollen unversehrt geblieben sein. Hitler, so steht es im Buch des Chefpiloten Bauer, war von der Nachricht des Absturzes sehr betroffen. An Bord hatte sich einer seiner Diener befunden, der in seinem Gepäck eine ganz besondere Fracht mitführte. »Ich habe ihm außerordentlich wichtige Akten und Papiere anvertraut, die der Nachwelt Zeugnis von meinen Handlungen ablegen sollen«, habe der Führer nach Erhalt der Nachricht vom Absturz gesagt und sich lange nicht beruhigen können. Die historische Unglücksstelle lag zwischen Böhmerwald und Bayerischem Wald in einem Gebiet, das nach dem Kriege zum Territorium der DDR wurde. Dr. Priessack hegt nun die Vermutung, die außergewöhnlichen Fundstücke könnten aus diesem Flugzeug stammen, aus den Kisten, die unversehrt geblieben waren. Diese Mutmaßung ist für den Sammler ein weiterer Beweis für die Echtheit seiner Originale. Und weil die Stimmung gut ist und alles mit allem so wundervoll zusammenpasst, fragt er seinen Gast: Wussten Sie, dass der Führer Tagebuch geführt hat? Dr. Priessack ist sprachlos. Der Sammler nickt bedeutungsvoll. Als sein Gast die Sprache wiedergefunden hat, wendet er ein, das könne nicht sein. Darüber gebe es keinerlei gesicherte Erkenntnis. Keinerlei Erwähnung in Tausenden von Dokumenten, die er über die Zeit des Dritten Reiches gelesen hat. Nichts und nirgendwo. Der Sammler aber weiß es besser, holt aus einem Tresor eine Kladde hervor und überreicht sie dem ungläubigen Experten, verbunden mit dem Hinweis, das Buch gehöre ihm nicht. Noch nicht. Der Stuttgarter, sein Händler, weigere sich bisher, es zu verkaufen. Es sei eine Leihgabe. Wortlos blättert Dr. Priesack in der Kladde. Da ist sie wieder. Die eindeutig echte Handschrift des Führers. Seite um Seite. Ein historisches Dokument von unschätzbarem Wert. Eine Sensation. Wahrscheinlich eine Weltsensation. Er bedrängt den Sammler, ihn mit dem Mann bekannt zu machen, von dem er dieses Tagebuch erhalten hat. Ich will keine intellektuelle Erziehung. Mit Wissen verderbe ich mir die Jugend. Das Tagebuch, das Kujau alias Fischer dem Sammler ausgeliehen hat, stammt natürlich aus seiner eigenen Feder. Er hat damit ein riskantes Doppelspiel begonnen. Als Konrad Fischer genießt er den Ruf eines cleveren Militarierhändlers mit wertvollen Beziehungen zu scheinbar unerschöpflichen, geheimen Quellen. Ein Mann, der das Unmögliche möglich macht und immer wieder für eine Überraschung gut ist. Als Konrad Kujau hingegen hat er sich still und leise zu einem mit allen Wassern gewaschenen Meisterfälscher entwickelt, dessen überbordende Fantasie ihn in immer gefährlichere Dimensionen treibt. Auf die Idee, das Tagebuch Hitlers zu erfinden, kommt er im Verlauf der Jahre, in denen er dem Sammler die abwegigsten Stücke verkauft hat. Einen Höhepunkt in dieser Hinsicht bildet sicher das Ölgemälde »Weiblicher Akt« Pummerl Eva Braun aus dem Jahre 1931. Wenn der Einfallspinsel so etwas kauft, dann wahrscheinlich alles und vielleicht sogar ein Tagebuch. Also beginnt Kujau zu schreiben. Ein einzelnes Exemplar. Das erste Halbjahr 1935. Historische Daten entnimmt er einschlägigen Werken der Geschichtsschreibung und dem Tagebuch der deutschen Wehrmacht, das öffentlich zugänglich ist. Private Aspekte der Gedanken- und Gefühlswelt des Diktators streut er zunächst sparsam, später etwas großzügiger ein. Habe nicht gut geschlafen. Zu viele Sorgen, zu viel, was entschieden werden muss, zu viel, was nur ich allein... Er schreibt in eine Schulkladde. Sie stammt aus der DDR. Schwarzer Kunststoffeinband. Um ihr ein würdiges Aussehen zu verleihen, klebt Kujau zwei Buchstaben in Frakturschrift auf den Deckel. Sie sollen den Eindruck einer Messingprägung hervorrufen. Tatsächlich aber sind sie aus Plastik. Bei diesen Verzierungsarbeiten unterläuft ihm ein aberwitziger Fehler. Für das unkundige Auge sieht das F der Frakturschrift dem A der lateinischen Schrift ähnlich. Auch für Kujau. Während er der Meinung ist, das Tagebuch mit den Initialen Adolf Hitlers zu versehen, trägt es tatsächlich die Buchstaben F und H. Erstaunlicherweise bemerken weder der Sammler noch Dr. Priesack diesen Widersinn. Kurze Zeit nach der ersten Präsentation des Tagebuchs lädt der Sammler zu einem hochkarätigen Treffen. Auf der Gästeliste stehen der Experte Dr. Priesack, der Historiker Professor Dr. Jeckel, der ehemalige Chefpilot Hitlers Hans Bauer und der Händler Herr Fischer. Gemeinsam bestaunen sie die Kladde des Führers. Chefpilot Bauer mutmaßt, sie müsse aus der in seinem Buch erwähnten abgestürzten Maschine stammen. Dr. Priesack und Professor Dr. Jeckel halten ihre Existenz für eine gewaltige Sensation und fragen Fischer, ob es weitere Bände gibt. Von 1932 bis 1945, lautet die Antwort. Die staunenden Experten schließen auf die Existenz von 27 Bänden. 12,5 Jahre zu je zwei. und bedrängen den Händler, so viele wie möglich davon zu beschaffen. Dann versenken sie ihre Blicke wieder in die historischen Seiten. »Sehen Sie«, sagt Dr. Priessack zu Fischer und deutet auf eine Textpassage. Das ist wirklich außerordentlich. Es zeigt den Führer in einem völlig neuen Licht.« Fischer antwortet ein wenig kleinlaut und verlegen. Er könne diese Schrift leider nicht lesen. Einige Zeit später, im Oktober 1980, wird es unerwartet kritisch für Kujau. Der Hitler-Experte Dr. Jeckel veröffentlicht sein neues Buch »Hitlers sämtliche Aufzeichnungen 1905 bis 1924«. Darin abgebildet sind unter anderem 72 Handschriften aus der Kollektion des Sammlers. Die Echtheit der Stücke, heißt es im Vorwort, sei durch kritische Prüfung in allen Fällen sowie durch 55 Zertifikate zu einzelnen Blättern belegt. Ein aufmerksamer Leser des Werkes aber merkt wenig später an, das im Buch enthaltene Gedicht »Der Kamerad« könne nicht von Hitler verfasst worden sein, denn es entstamme der Feder eines gewissen Heribert Menzel, erstmals veröffentlicht 1936. Im Buch von Professor Dr. Jeckel hingegen steht, Hitler habe es 1916 geschrieben. Jetzt ist guter Rat teuer. Kujau wäre jedoch nicht Kujau, wenn er dieses Problem nicht aus der Welt zu schaffen wüsste. Staatsarchiv für Literatur der DDR. Genosse Generalmajor der NVA Dr. Heinz Fischer. Teile Ihnen, Genosse Fischer, mit, dass der Text in etwas abgeänderter Form des Gedichtes »Der Kamerad« unter dem Titel »Nicht alle sind Kameraden« aus der Feder von Xaver Kern im Jahre 1871 verfasst wurde. Diese Verse wurden unter verschiedenen Titeln bis 1942 immer wieder veröffentlicht. Immer wieder mit etwas geändertem Text. Auch 1956 in »Volk und Wissen, DDR, Heft 9. Eine Ablichtung des Originals geht Ihnen in den nächsten Tagen zu. Gezeichnet Schunk. Schreibt er unter eine akkurat gefälschte Kopfzeile des DDR-Ministeriums und händigt das Schreiben an die Experten aus. Ihm sei, sagt er, die Sache nahegegangen und so habe er seinen einflussreichen Bruder, den DDR-Generalmajor Dr. Heinz Fischer, ins Vertrauen gezogen, mit der Bitte, er möge der Angelegenheit auf den Grund gehen. Bei diesem Manöver entgeht Kujau nicht, dass die Experten Jeckel und Priessack durch das Dokument zwar beruhigt, aber noch nicht restlos überzeugt sind. Bevor sie also selbst ernsthafte Nachforschungen anzustellen beginnen, ob denn tatsächlich alle Stücke, die er geliefert hat, auch tatsächlich echt sind, bemüht er sich lieber selbst um weitere überzeugende Zertifikate. Dr. H. Feininger, Chefgraphologe der Regierung der DDR, staatlich vereidigter Sachverständiger der Graphologie. An den Genossen Generalmajor Dr. H. Fischer. Geehrter Genosse Fischer, kann Ihnen nach langer Prüfung der mir zugesandten Originale und Bilder, Handschriften und Tuschbilder des A. Hitler nur versichern, dass es sich allesamt um Originale handelt. Konnte auch einige der Originale in der SU im Archiv in Moskau vergleichen. Die Schreiben und Bilder sind von der Hand des faschistischen Diktators. Man kann im Schriftbild erkennen, wenn diese Person erregt war, auch wenn er dienstliche Schreiben verfasste, gezwungene Schriftlinien. Bis auf ein Blatt sind alle aus der Hand des Hitler. Blatt ist gekennzeichnet. Ich gratuliere Ihnen zu diesem Fund. Er wird eine große Bereicherung für unsere Forschung in der DDR über die dunkelste Geschichte unseres Landes sein. Ich verbleibe mit den besten Grüßen, Dr. H. Feininger.